Appetit, Nils. Was hast du da? Ist das Lachs? Ja, ne? Das ist Lachs. Was ist? Wildlachs, glaube ich. Wildlachs. Wildlachs aus, da bei Island so. Da, Ernsthaft jetzt? ja, da gibt es irgendwie so Follow-Fish. Da kann man auch so tracken, wo der Follow Fisch, Fish, ja, wo der wie Fisch bei Twitter herkam und oder so. was? Ja, der Fisch, der tweetet dann so ein bisschen. Und dann siehst du praktisch so, kannst gucken, so, wow, das hat er gesagt, das hat er, dann wurde er auf einmal gefangen und dann, ja, ist halt Stille, ne? Der wurde bestimmt auch mit einem Twitter-Netz gefangen. Und Ja. was ist das für eine Soße? Hast du da einfach Senf mit. Nein, ich esse keinen Senf. Das Was, ist was, das sieht aus wie die Senf. richtig, richtig gute Knorr-Dill-Soße. Alter, Kati hat letztens zu uns gesagt, dass wir viel zu viel Schleichwerbung machen. Ja, ist egal, wenn wir Also, ich nicht dafür finde, die von bezahlt Maggi werden. schmeckt viel besser. Die Dill-Soße. Und dazu gibt es noch ein bisschen Couscous mit Gemüse. Ich nehme meistens nur einen Kuss, aber heute habe ich mir gedacht, doppelt hält besser so. Du machst auch jedes Mal wieder, wenn du das Wort Couscous liest, Ja, ne? Das ist Couscous immer ist so. einfach so. Ho, ho. Da kann man den Gag immer wieder bringen. Ja, ist echt so. Ja. Ja, wir wollen heute irgendwie mal über Essen reden, so. Was ist das dein Lieblingsessen, Nils? Nee? Also, Liebling würde ich sagen, ist so eine gute, ist so eine richtig gute Spaghetti Carbonara. Echt So jetzt? schön mit Speckwürfeln und so einer Knoblauchsoße. Was? Ja, in der Soße ist Knoblauchsoße? Knoblauch so drin. Ja, aber das ist ja jetzt nicht. Aber Ja, ich nenne das ja jetzt nicht oder Knoblauch. Was? so ein richtig schönes Stück Fleisch mit nix dazu. Einfach nur das pure 300 Gramm Angus Beef Steak und Aber das dann. ist doch keine Carbonara. Ich habe ja gesagt, oder. Ach, oder das war die Alternative. Naja, Ja, gut. wenn ich gerade keine Spaghettis zu Hause habe, dann habe ich meistens ein Rind zu Hause. Ja, man muss dazu sagen, wir stehen hier auch gerade auf einem Bauernhof. Hinter uns ist die Weide. Mäh, mäh, mäh. Das ist die erste Folge übrigens, in der wir während der Folge Nahrungsmittel zu uns nehmen. Das ist etwas ganz Besonderes. Unser erstes Mal und ihr wisst alle, beim ersten Mal, das tut immer ein bisschen Für uns so ein bisschen im Kopf, für euch so ein bisschen in den Ohren. Aber da müsst ihr jetzt einfach mal drüber Wir stehen, so. sind die knallharte Ja. Ohrenpenetration für euch. Wir können halt nicht jede Folge 100% bringen. Da müssen wir auch mal. Ja, man muss auch mal nachlassen, damit die Mal, nächsten Folgen auch ja. einfach besser werden. Ist auch ganz Genau. klar. Weil, wenn wir die Latte jedes Mal extrem hochsetzen, Kannst du bitte deine Hose wieder zumachen, dann, Nils? dann stolpert der Hürdenläufer ja irgendwann. Ja. Über seine Latte. Oder, ach so, du meinst über, ach so, über die Hürde. Ja, okay. Ja. Ist auch die erste Folge, wo wir nebenbei Alkohol trinken. Also. All das erste ist natürlich, wir trinken Aber nur sonst. weil wir essen, ja. Also Nils isst und ich habe schon Ja, gegessen. Ich und Felix dachte ich so, naja, kann ich ja spare jetzt mal mal, wieder. kann ich mal mittrinken, so. Ich spare mal Ja. wieder. Nee, also. Nichts Wildes, nichts Wildes. Wir müssen uns vorbereiten, denn morgen ist Ja, Lärmsparty. das haben wir jetzt auch schon ungefähr in Ist ja allen egal. Wir Folgen müssen noch mal so gesagt. viele In, Leute wie also wie in möglich dafür. jeder Folge Werbung für die Students Card gemacht haben. Ich krieg meine nächste Woche. Woher weißt du das? Hab die Bestätigungsmail bekommen. Er gestikuliert dabei, als hätte er gerade so eine 1 im Staatsexamen bekommen. Oh, scheiße, ich habe gepöselt auf deinem T-Shirt. Oh, Felix, die schöne Tischdecke. Die schöne Also, die Tischdecke Pullover. besteht aus T-Shirts. Wir sind ja hier in unserem professionellen Aufnahmestudio. Ja. Das einzige Professionelle an dem Studio sind die Sprecher. Nein, nicht so richtig. Nicht mal die. Oh, ich bekomme einen Anruf. Oder ein Vater ruft an. Ich würde sagen, Wir unterbrechen kurz für wir eine unterbrechen Werbepause. kurz. So, nachdem Das auch geklärt ist. jetzt die wichtigen Geschäfte am Telefon geklärt wurden, geht's weiter. Wir müssen echt so eine Sperrzone einrichten, ja, dass die Leute uns nicht mehr anrufen. Ja. In der Vorlesung. Ja. In der Vorlesung, ja. Podcast aufnehmen ist quasi auch Vorlesung. Weil wir hier den Text ja auch ablesen. Ja, das ist alles vorproduziert. Steht denn jetzt Mais, Karotten, Couscous, Matsch begraben? Schmeckt das überhaupt, was du da isst? Die Dillsoße rettet viel. Ja. Also, nee, aber der Fisch ist auch ziemlich gut. Und auch Couscous, weiß ich nicht, ist überraschenderweise, schmeckt das, obwohl das ja im Prinzip bloß Wasser mit ein bisschen Nährstoffe ist. Nee, aber der Reis ist ja das gleiche und es schmeckt auch. Aber Reis ist ein bisschen bissfester. Aber Reis ist heiß. Heißer Scheiß. Da habe ich was. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Da war ich letztens, bin ich im Bus gestiegen. Ja. Und dann höre ich so hinter mir eine Frau sagen so, ey, weißt du, was ich heute Morgen ausprobiert habe? Sex? Ich habe Reiswasser getrunken. Ich gucke mich so um. Ist das nicht Schnaps? Nee, Reiswasser. Hä? Und dann habe ich das so gegoogelt. Und dann hat die quasi, wenn man Reis kocht, das Wasser abgeschüttet und aufgefangen und in den Kühlschrank gestellt. Was? Und dann zum Frühstück getrunken. Und dann habe ich das so gegoogelt. Und das soll wohl irgendwie besser als Kaffee sein und voll gesund, weil man irgendwie beim Reiskochen ganz viele Nährstoffe da rauszieht. Und weiß ich nicht so richtig. Krass. Da. Also, ich dachte, also mir hat mal ein Freund erzählt, dass Reis eigentlich gar nicht so gesund ist, weil der irgendwie durch den Boden Arsen belastet ist. Ja. Und dass man den eigentlich so ein bisschen abkochen soll. Und dann denke ich, gerade in dem Wasser ist es doch drin. So, also denke ich so, hä, wie dumm. Das kommt vielleicht auch so ein bisschen auf die Qualität vom Reis an. Also wenn man den billigen Ja-Reis nimmt, dann weiß ich nicht, ob ich das Wasser trinken würde. Ja steht ja auch manchmal für nein. Genau. Genau, manchmal steht es auch für nein. Ja. Aber was du sagst mit dem Reiswasser, ich habe da mal was gelesen, das fand ich weird. Das ist ein Gesundheitstipp, dass man Wasser kochen soll und dann praktisch eingekochtes Wasser trinken soll. Weil sich die Moleküle dann besser organisieren. Wer kommt das auf so eine, was ist das für ein Scheiß? Das sind keine Moleküle, denn die sind cooler. Das sind Moleküle. Ich musste gerade eine Nummer aus meinem Handy löschen. Eieiei, das ist schon grenzwertig. Aber apropos Nummer aus meinem Handy löschen, ich wollte einmal Danke sagen an den Fachschaftsrat. Oh ja. Das hat überhaupt nichts. Aber das fiel mir gerade ein. Ja, der Fachschaftsrat Grundschulpädagoge. Der hat uns auf seine Homepage genommen und jetzt findet man uns bei Google viel schneller, wenn man einfach eingibt, die große Pause Uni Rostock, bums, sind wir der erste Treffer. Richtig gut. Das ist, also da müssen wir schon ein, im Grunde ist diese Folge auch als Dankeschön gedacht. Deswegen reden wir heute nur über den Fachschaftsrat. Nein. Naja, zurück zum Essen. Felix, was isst du denn so gern? Also, ich esse gern. Wenn du überhaupt was isst? Ja, ich esse nicht so viel. Ich weiß nicht, also momentan esse ich sehr oft russisches Hackfleischgericht. Und jetzt schalten die Veganer endgültig ab wahrscheinlich. Nee, ist egal. Egal. Wir wollten das Thema ja nicht aufmachen. Nee, das ist mein absolutes Lieblingsessen. Das kenne ich schon, seit ich. Wahrscheinlich habe ich das schon gegessen, als ich noch im Bauch meiner Mutter war. Ist das russische Hackfleischgericht, ist das denn auch dann so gekocht oder ist das einfach nur so ein Kilo Hack? Auf Matt einfach auf dem Teller? Das ist eigentlich nur Hack mit Wodka. Ja. Und das isst man dann so, das löffelt man so. Nein, das ist eigentlich, also meine Mitbewohnerin sagte immer, das ist eine Bolognese. Aber ich kann hier mal kurz einen Kochtipp geben. Leute, russisches Hackfleischgericht, das beste Essen der Welt. Du brauchst eine Stange Lauch. Du brauchst Senf, Hack, Zwiebeln, also bevorzugt Rinderhack, Zwiebeln, eine Karotte und zerstückelte Tomaten, die man so in der Dose kaufen kann. Aber wer macht denn sowas? Ich meine, das ist doch grausam, die Tomaten zerstückeln. Ja, wenigstens sage ich kein. Ich meine, es ist schon zerstückeltes Fleisch drin. Also kann ich auch zerstückelte Tomaten nehmen. Nee, das, daraus machst du eine schöne Soße. Also brätst die Zwiebeln an, machst Hack dazu. Dann den Lauch, die Tomaten. Und das schmeckst du dann mit Senf ab tatsächlich. Machst da Paprika-Gewürz dran. Salz, Pfeffer natürlich. Einen guten Schlag Schmand dran. Oder saure Sahne. Ja. Ist auch sehr geil. Und dazu dann halt Nudeln. Und das schmeckt ultra geil. Und man kann es sich vor allem sehr gut, also man kann sich das Essen sehr gut strecken, indem man einfach ein bisschen mehr Tomaten mag oder so, auch so oder Tomatenstücke. Und ich sage euch, Leute, macht das mal. Alle Leute, die das bei mir gegessen haben, fanden es echt lecker. Und ich mache mir das richtig gerne. Und wenn meine Mutter mich, wenn ich nach Hause komme, sie mich fragt, ja Felix, soll ich mal wieder was Schönes kochen für uns? Was soll ich kochen? Dann sage ich immer das, weil das ist einfach mein absolutes Lieblingsessen. Voll geil. Weil du gerade zerstückelte... Das hast du doch auch mal, das hast du doch im Urlaub gegessen, als wir zusammen im Urlaub waren. Stimmt, kann, ja. Weil du gerade zerstückelte Tomaten erwähnt hast, ich hab mir gerade so einen Witz überlegt, so die Detektivabteilung bei den Weight Watchers, die kümmern sich so ein bisschen um Nahrungskriminalität und... Was soll das denn sein? Da kommt dann praktisch so, der Inspektor kommt so an den Tatort und dann der Gerichtsmediziner ist schon da und dann sagt er... Es handelt sich hier um passierte Tomaten und dann fragt der Inspektor, was denn mit den Tomaten passiert. Sie wurden zerstückelt. Okay, der war nicht schlecht. Ja, okay, ja. Kann man machen. Es gibt ja auch den Begriff Fleischtomaten, ne? Deswegen. Fleischtomaten? Ja. Stimmt. Doch, das sind die richtig fleischigen. Fleischige, die richtig genmanipulierten Flaschentomaten? Ich glaube, es sind so längliche. Ich glaube, die heißen Flaschentomaten. Jetzt wird es aber ein bisschen weird. Und es gibt so Tomaten, die heißen Ochsenherz oder sowas. Ochsenherz? Doch, die sehen so richtig abgedreht aus. Die schmecken, glaube ich, genauso wie die anderen, aber die sind teurer, weil sie komisch aussehen. Ja. Das, weiß ich nicht, Tomaten, die sind mir irgendwie nicht so. Ich mag Tomaten ja gar nicht so. Also Ketchup kann man machen. Passierte Tomaten kann man machen. Tomatensauce, Suppe, ja, ist geil. Aber so eine rohe Tomate einfach so snacken, das kann ich nicht. Das ist mir nix so. Boah, wir sind echt an einem richtig deepen Punkt in unserer Freundschaft angelangt, dass du mir jetzt schon sowas sagst. Also. Habe ich dir das noch nicht gesagt? Ich muss sagen, das ist gerade echt eine Offenbarung für mich, ja, dass du mir sagst, dass du noch nie eine Tomate so gegessen hast. So, außen sind sie so fest und innen sind sie so flüssig so. So und wie wir. Das ist da, naja, ich guck mal, und ich knabber mich ja auch nicht selbst an. Nicht so häufig. Aber manchmal knabbert man sich auch selbst an. Ja. So wir sind ja knusprige Dudes. Oder die Nase. Man beißt sich so manchmal gegenseitig in die Nase. Ja. Nee, mir ist bei Zerfleischen und Zerstückeln ist mir was eingefallen. Letztes Wochenende. Nein. Ja. Das fand ich interessant. Irgendwie war es habe ich bei Facebook gesehen, es gab einen Post von der Rügenwalder Mühle und die haben ja jetzt auch so vegane Wurst und sowas. Ja. Und, die sieht genauso aus wie die normale und schmeckt auch irgendwie genauso, ist es irgendwie komisch. Ja, was halt so Geschmacksverstärker alles können. Ja, das ist schon krass. So, und dann hat halt interessanterweise eine Bekannte von mir unter diesem Post geschrieben, was auch viele Leute geliked haben. Hm. Deswegen wurde mir das angezeigt. Und zwar meinte sie, es gibt ja so dieses Argument, dass irgendwie viele Leute sagen, ja, was ist das für ein Scheiß? Hier ist da irgendwie so irgendwas, was zu Wurst gepresst wird, was überhaupt keine Wurst ist. Und was esst ihr diese Fleischersatzprodukte? Und dann hat sie halt geschrieben, naja Leute, aber überlegt euch doch mal, wenn ihr jetzt so eine Mortadella habt, das ist doch auch nur pürierte Scheiße, die du isst. Stimmt. Du isst doch auch, da ist doch sonst was drin. Hm. Ne, da ist Fett drin, da ist wahrscheinlich Knorpel drin, da ist normales Muskelfleisch vielleicht drin und so. Ja. Und vielleicht auch noch Reste oder so, die nicht im Hundefutter gelandet sind. Ist echt ein richtig leckeres Thema gerade. Aber es ist doch so. Weißt du, fand ich total gut den Einwand so von wegen, ich meine, klar, das ist irgendwie, ist es irgendwie keine Wurst mehr, weil es kein Fleisch enthält. Ja. Aber es ist trotzdem genauso zusammengepanscht wie normale Wurst. Das soll wohl auch in Amerika so sein, habe ich gelesen, dass Burger-Patties von so ganz großen Fast-Food-Ketten jetzt nicht mehr aus richtigem Fleisch hergestellt werden, weil das viel zu teuer ist. Also sondern so aus Fett, ne? Einfach nur aus Fett und Ammoniak. Das wird einfach so zusammengemischt und dann soll das wohl genauso schmecken wie so ein Rindfleisch-Patty. Da habe ich mal was, zu dem Thema habe ich mal was bei Galileo gesehen. Ja. Und, naja, Galileo hat man ja vielleicht auch schon mal mitbekommen, hat so latentes Product Placement immer drin. Naja. Also die berichten manchmal, habe ich mir sagen lassen, schon auch ein bisschen tendenziös. Und sie haben halt einen Bericht über McDonald's gemacht. Hm. Darüber, dass angeblich im Chicken McNuggets irgendwie Hund ist? Irgendwas, also irgendwas Chemikalisches drin ist, was nur zu Hühnchenfleisch geformt ist und überhaupt kein Huhn dran ist oder irgendwas. Keine Ahnung. Haben sie das halt gezeigt, so wie es angeblich gemacht wird. Und ich so, ja, Leute, ist ja klar, dass ihr das jetzt so zeigt. Auf jeden Fall. Als würde McDonald's die ins Lager lassen und sagen, ja, wir machen das übrigens so und so. Also, wem soll ich denn jetzt glauben? Ja. So, also, ich meine, natürlich, ich kann ja im Grunde nur den Leuten glauben, die tatsächlich bei McDonald's in der Produktion mal gearbeitet haben, vielleicht so Insider-Wissen haben. Aber die sind ja zur Verschwiegenheit verpflichtet. Das ist doch immer so. Es muss ja nur mal einer sein Verschwiegenheitsding, Gelübde brechen, siehe Edward Snowden und du löst sonst was aus. Das ist ja halt echt so. Das aber auch gleich so ein, also das ist ja so ein Unterschied. Ich meine, Edward Snowden hat ja jetzt nicht die geheime Big Mac-Formel von McDonald's preisgegeben. Der hat schon so ein bisschen. Vielleicht hat er die aber auch rausgekriegt. Hat es mir noch nicht gesagt. Der hat ja schon so ein bisschen was Relevanteres so ans Licht gebracht. Ah, ich habe letztens den Film von Edward Snowden gesehen. Ich glaube, die Big Mac-Formel ist für viele Menschen relevanter als das, was er rausgekriegt hat. Da war doch auch irgendwie einer, hat mal versucht, die Coca-Cola-Formel zu entwenden. Und da hat Coca-Cola direkt das FBI wohl eingeschaltet. Und die haben da irgendwie Großalarm ausgelöst und haben den dann rechtzeitig noch schnappen können. Krass. Wo man sich so überlegt, das ist einfach so krank. Für so ein bisschen Wasser mit Zucker und Farbstoffen. Wahrscheinlich ist ein Cola irgend so eine richtig widerliche Zutat, dass das niemand mehr trinken würde. Was überlegst du? Was ist in Cola drin? Also ich meine, klar, was draufsteht, ist irgendwie ja irgendwie Wasser, Zucker, Farbstoffe, Phosphat und so. Aber irgendwas Chemie muss da, halt ganz ehrlich, da ist doch bestimmt noch irgendwas Weirdes drin. Irgendwie so zermahlene Esels. Hoden. Oder irgend so ein Scheiß, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich kann morgen keine Cola trinken. Keine Ahnung. Aber was ist deine... Naja, jetzt haben wir schon wieder... Ich finde aber auch Coca-Cola ehrlich gesagt gar nicht so geil. Nee, nicht mehr so. Ich finde, es gibt... Obwohl, ich habe das Gefühl, dass sie zur Weihnachtszeit die Cola-Rezeptur... Jetzt, das erzählst du mir seit zwei Jahren. Ja, aber das ist doch immer so. Immer zur Weihnachtszeit sagst du mir, dass die Cola so süßer wird. Nein, dass sie zimtiger wird. Nein, das ist Quatsch. Doch, und dann schmeckt die so ein bisschen weihnachtlicher. Das ist... Nein. Doch, so ist das. Never. Doch. Zimt doch, ist doch voll... Naja, so teuer auch nicht, aber... Naja, die brauchen doch nur so eine Chemikalie. So, und dann passt das schon. Also, weiß ich das... Nicht. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Dass die Cola mit Zimt... Das schmeckt bestimmt super scheiße. Nee, ich misch dir morgen, ich bring mal morgen eine Packung Zimt mit und misch dir das schön in deinen Cuba Libre rein, den ich dir ja noch schulde. Wenn du das im Club machst, solltest du das vielleicht so machen, dass das keiner sieht, weil das könnte komisch kommen, wenn du mir irgendwas in mein Getränk machst. Ja, stimmt. Ah ja, ich vergaß, dass wir in einem Club sind. Ja gut. Der Tische. Was macht er da so auf der Bank? Ist der und vor allem, ich wäre wahrscheinlich so blöd und würde die Situation nicht verstehen und so, ja, ich habe Zimt. So schön wie so in der weißen Dose. Ja, hallo, ich habe hier Zimt. So schön Zimtzucker so vom Milchreis. Weiß ich nicht, ob wir dann noch mal in ZT kommen. Ja, du hast sowieso schlechte Karten. Andere Geschichte. Oh, zurück zum Essen. Ich bin jetzt mittlerweile fertig, denn an so einem Teller isst man ja nicht ewig. Oh, ich habe halt, oh. Du sollst ja auch nicht den Teller essen. Ich habe heute, Lara und ich, wir haben heute zum Mittag, sind wir ins KDC gegangen und haben uns da in diesen Restaurants nochmal was zum Frühtag geholt. Also Frühtag ist praktisch so Frühstück, Mittag, so wenn man das halt zu einer Uhrzeit zwischen 12 und 15 Uhr macht, nenne ich das immer Frühtag. Das ist so wie Sheldon mit seinem Präabend. Ja, und ich war bei so einem Thailänder, richtig, richtig lecker, und da kann man sich so einen Teller so nehmen und dann so vollhauen, wie man möchte. Hä, wo ist der? In einem KDC, ganz unten. Ach so, da, stimmt. Ja, ja. Auf der einen Seite ist das so ein bisschen geil, so. Du hast halt deinen Teller voll Bratnudeln, Hähnchencurry, Ente und noch mal Hähnchencurry. Hund, Katze, und dann noch, schön Erdnusssoße drüber. Auf der anderen Seite ist das aber auch so ein bisschen durcheinander. Also. Ja, das ist das Buffet-Prinzip, ne? Ja. Das ist halt echt ein bisschen komisch. Ja. Ich war mal in London, in Camden Town. Weißt du, wo das ist? Nee, aber wenn du sagst London, weiß ich so ungefähr die Richtung. Warst du auch schon mal da? Ist ja Süd- also Camden Town ist so ein Viertel, ich glaube, aus dem Viertel kommt so Amy Winehouse. Und da gibt es so... Kam. Ja, gut, kam. Und sie hat irgendwie... Ja, nicht sie. Also wir waren da auf Studienfahrt. Und es gibt da Ich hab gedacht, ihr wart in Nottingham. Nein, in Nottingham war ich mit meinen Poetenfreunden. Ach so. In London war ich mit meinem Englischleistungskurs. Mit deinen Poeten warst du in Städten. Ja. Den Witz hat keiner von uns gemacht, weil es halt Poeten waren und keine möchte gern Rapper. Nein, also, wir kochen auch. Die haben auch nur mit Wasser gekocht. Aber sind cool. Und ja. Wie gesagt, wir waren in Camden Town. Und in Camden Town gibt es so einen Bazaar. Also so einen richtig, richtig, richtig riesigen Bazaar. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Nirgendwo. Das ist generell geil. Auch als wir auf Jersey waren. Kann ich jetzt mal zu Ende erzählen? Ja. Erzähl weiter. Aber dieser Markt auf Jersey, das war schon so. Ja, der Markt auf Jersey war ganz cool. Okay. Aber wir haben da auch nichts gekauft. Camden Town. So, Camden Town. Da gibt es krasse Bazaare, wo du einfach alles kaufen kannst. Und also, das ist, also du gehst da durch und du verirrst dich komplett. Also ist es auch irgendwie dann alles mit diesem Marktzelt, also auf dem Marktplatz gibt es auch immer diese Dächer praktisch, wo du, wenn du was kaufst, dann hast du immer so ein Dach über dir. Und praktisch dieses ganze Viertel besteht irgendwie nur noch aus diesen Dächern, das ist total abgefahren. Und du kannst wirklich jeden Mist kaufen und dann gibt es immer so weil die auch wissen, dass viele Touristen da hinkommen und so weiter und irgendwie Drogen kaufen wollen und so. Was? Und da gibt es da so Läden, wo so ein Schild, wo drauf sind, no weed. Und dann weiß man eigentlich schon, hier gibt es Gras. Das ist so richtig stumpf. Okay. Und wir waren da irgendwie in so einem Laden und plötzlich hat uns der Verkäufer angesprochen, hello, you're from Germany. You want something special? Und dann hat er uns in irgendein Hinterzimmer geholt. Hat euch Fidget Spinner gezeigt. Dann ist er ins Hinterzimmer geholt. Und ich weiß auch nicht, irgendwas wollte er uns da verkaufen. Ja. Aber so richtig klar, was das jetzt sein soll, war es nicht. Aber es war schon sehr interessant, weil die da sehr stark in den Grauzonen des Legalen unterwegs waren. Okay. War schon ganz lustig. Und da hatten wir. Und da gibt es halt auch viel so zu essen zu kaufen. Ja. Auch so aus allen möglichen Ländern und Kulturen. Das ist eigentlich total witzig. Aber die sind dann so, dass sie einem immer, ja, willst du probieren? Want to taste. Und dann halten sie einem das Essen halt immer so ins Gesicht. Wenn du da vorbeigehst. Und dann ist echt so, Katze, Hund, Huhn, Rind, Schwein, was willst du essen? So aus allen Richtungen kriegst du dieses Essen ins Gesicht. Ja. Das ist richtig lustig. Und da gab es auch einen. Also so eine Frau, die hatte Fingernägel bemalt, aber mit so richtig weirden Sachen. Mhm. Und dann war irgendwie so, ja, ein Fingernagel ist umsonst. Und dann haben mich die Mädchen in meinem Kurs überredet, mir die Fingernägel zu lassen. Und dann habe ich so ein, hat die mir so einen Marienkäfer auf den Ringfinger oder so einen Marienkäfer gemalt. Das sah unglaublich scheiße aus. Und ich hatte natürlich auch keinen Nagellackentferner am Start, sodass ich mit diesem Nagellackentferner dann wieder nach Deutschland, mit diesem Nagel dann wieder nach Deutschland gekommen bin. Eieieiei. Aber es war schon lustig. Aber du warst doch auch mal in London. Ich war auch in London nach dem Abi direkt für einen Monat. Hab da so ein bisschen rumgelungert. Umgehurt hoffentlich nicht. Nee. Weiß ich nicht, ich hab mir ganz viel angeguckt, ich war in ganz vielen Museen, weil das ist ja in London irgendwie ganz. In welchen Museen warst du? Ich war im Naturkundemuseum, das war richtig geil, weil da sind halt riesige Skelette gewesen und so also das war schon sehr imposant. Also dieses Gebäude ist ja auch schon an sich riesiges, großes, also wie man sich so ein altes Museum vorstellt, so riesengroß, so ganz, ganz große Glasfenster. Und dann steht da direkt in der Haupthalle so ein T-Rex, glaube ich, war das. Echt jetzt? Das so, so wie in dieser Versicherungswerbung. Ja, irgendwie so. Ja. Dann war ich im, ich war auch noch im Militärhistorischen Museum. Das ist auch immer ganz interessant, so diese, da sowas anzugucken. Und, ja, weiß ich nicht, das ist schon ein bisschen her so. Aber. Wow, das ist ja richtig viel erzählt. Ja. Aber das ist eigentlich schon 2 Jahre her. Wow, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ja, ja, ja. Naja. Ich muss jetzt erstmal nachfüllen. Ja. In der Zeit. Gieß mir doch nochmal ein Glas Ursaft ein. Ja. Im Prinzip sind da ja Orangen drin. Blutorange. Blutorange ist auch eine Orange. Ja. Ja, ich habe festgestellt übrigens, dass unsere durch den Konsum-Folge erstaunlich viele Likes bekommen hat. Ja? Ja, also mein Post hat echt viele Likes bekommen. Auch von einer Freundin von dir, glaube ich. Okay. Die, also glaube ich, nicht ich nur aus Rostock kommt. Ich vergesse immer auf meinem Facebook-Profil nochmal was zu. Da hat sich okay, Google Now eingeschaltet. Was war das gerade? Wieso hat dein Handy gerade okay gesagt? Ja, du darfst nicht okay Google sagen. Siehst du? Da geht es nämlich an. Und alle anderen Google, alle anderen Android-Smartphones haben das jetzt auch gemacht. Egal. Ich vergesse mal auf meiner Facebook-Page das zu machen. Ja. Wegen dir gehen die bei ja, die wahrscheinlich. Runter. Also, aber was, so du verlinkst doch, also du klickst bei unserer Page, klickst du doch nur auf Weiterleiten oder Reposten oder. Ich drücke auf Teilen. Ich drücke auf Teil. Beitrag Teilen. Und dann ist das auf deiner Seite so. Und dann schreibst du noch darüber, hey Leute. Punkt. Ja, so in etwa. Also ich weiß nicht, das ist eigentlich auch nicht so schwierig. Ja, gut. Wir haben ja in der letzten Folge erfahren, dass ich mit Facebook nicht so viel anzufangen weiß. Also ich meine, dafür hast du eine Instagram-Seite eingerichtet, von der ich nichts weiß. Naja, da ist ja auch nichts drauf. Aber wir haben mehr Follower. Ich habe darauf hingewiesen und wir haben da richtig zugelegt. Ich glaube, 100% mehr Leute hören uns jetzt oder sehen uns da jetzt. Wie bei Instagram. Ja, wir haben jetzt schon 7 Abonnenten. Wow! Dann war das mit 100% aber auch nicht so schwierig. Leicht übertrieben. Ach ja. Also wir stehen kurz vor der 2 Millionen Aufrufe-Marke, würde ich sagen. Naja, wenn man das jetzt so relativ betrachtet. Also ich meine, kurz ist ja auch ein dehnbarer Begriff. Ja. Zeitgeschichtlich stehen wir kurz vor der 2 Millionen. Ja. Soll ich noch erzählen, was mir gestern im Englischseminar widerfahren ist? Ja, hau mal raus jetzt. Die Leute interessiert das, denke ich, brennt. Also, gestern, ich hatte einen Kurs Darstellendes Spiel im Englischunterricht. Mhm. Ich finde, die Geschichte, die sollte man mal erzählen. Und wir hatten das Thema Rollenspiele. Ja. Logischerweise. Und die Referatsgruppe hatte, also Referat ist auch übertrieben, so Rollenkarten vorbereitet, wo halt draufsteht, wer wir sind und so weiter. Ja. Und dann haben wir halt eine Rollenkarte gezogen. Und dann sollten wir zu dritt eine Szene uns überlegen und dann spielen. So. Und ich habe dann irgendwie mit Kati und noch einer Kommilitonin was zusammen gemacht. Und auf meiner. Und Kati kriegt ihre Karte und schreit schon mega los, weil sie die arrogante Prinzessin sein durfte und sich mega gefreut hat. Ja. Und ich sehe meine Karte und fall aus allen Wolken, weil ich einfach die Rolle. Sexy Police Officer bekommen. Einfach so geil. Da stand, also. Einmal verhaftet wegen sexy. Ja, ist wirklich. So in etwa. Wirklich, da stand drauf, ja, ich möchte meine Klamotten loswerden. Und ich spiele ständig mit meiner Waffe herum. Okay. Waffe stand zwar nicht in Anführungszeichen, aber ich habe die Referatsgruppe so angeguckt und so. Alles klar, Mädels. Alles klar, ich verstehe schon, was ihr meint. Ja. Und ja, dann haben wir da so eine Szene draus gemacht und naja, meine Kommilitonen hatten vielleicht nicht alle damit gerechnet, dass ich mir tatsächlich den Pullover ausziehe. Und den Gürtel aus der Hose ziehe. Eieiei. Und mit dem Gürtel, den Gürtel als Peitsche. Jetzt wird's FSK 18, Leute. Und das Beste war, dass die im Kurs alle dann meinten, boah, sag mal, Felix, also so wie du den Gürtel ausgezogen hast, das sah sehr geübt aus, machst du das öfter? Und ich so, naja gut, also ich lass den Gürtel jetzt nicht immer in der Hose drin, so. Oh. Man muss ihn auch mal zum Waschen zum Beispiel rausnehmen. Also. Du wäschst aber nicht den Gürtel. Nein, ich wasche nicht den Gürtel. Das kann man auch machen, aber die würde ich nicht in die Waschmaschine stecken. Ja. Ja, das war sehr lustig. Und dann meinten die, das müssen wir der Dozentin auch nochmal vorstellen. Und aber habt ihr dann, also auch, ihr habt doch dann... Und das Beste war dazu, ihr müsst euch das vorstellen, ich habe diesen Polizisten gespielt, bin auf die Bühne gekommen und habe gesagt... Wer hat die Polizei gerufen? Und dann habe ich so meine Waffe geholt und so, Leute, schaut euch an, wie groß sie ist. Massiv. Und dann bin ich so zu Kati gegangen, willst du sie mal berühren? Später habe ich dann noch Kati gefragt, ob ich vielleicht irgendwie ihr ein bisschen zu nahe gegangen bin oder so und ihre Persönlichkeitsblasen irgendwie verletzt habe. Und sie meinte, nee, alles cool und so. Das hätte ich aber auch nicht gemacht, wenn ich mit wem anders gespielt hätte. Ja. Dann hätte ich auch nicht so übertrieben. Aber mit Kati dachte ich so, okay, wir sind nicht befreundet. Das ist irgendwie dann eine andere Nummer. Aber es war schon sehr, vor allem, weil im Kurs sitzen halt auch fast nur Frauen. Da ist noch ein anderer Junge, ein junger Mann, so. Und sonst nur Frauen, die sind alle am Rumgackern. Weißt du, ich kam mir vor wie Magic Mike. Ja. Ja, gut. Aber ich muss mir, und vor allem, es stellte sich später heraus, dass ich die Rollenkarte gar nicht gezogen habe. Sondern, die haben die mir bewusst zugelost. Uiuiui. Die wollten, dass ich das spiele. Die wollten mich als sexy Police Officer haben. Ja. Okay, vielleicht wollten sie mich nicht als sexy, vielleicht wollten sie nur, dass ich diese Rolle spiele, weil sie es lustig fanden, wenn ich die Rolle spiele. Aber der Gedanke ist schon interessant. Na gut. Dass sie sich das überlegt haben. Ich denke, zusammenfassend kann man sagen, Jungs, also die zwei, die uns hören, weil der Rest... Und Mädels, das dürfen in etwa 80 sein. Ja. Jungs, lasst eure Waffe in der Hose. Und zeigt ihr nicht einfach fremden Mädchen, das macht man nicht. Und wenn, dann nur mit Dämpfung. Oh, mit mein Mitbewohner ist da. Alarm! Alarm! Es geht gleich so eine rote Sirene an, wenn deine Mitbewohnerin reinkommt. Na gut, ich denke, das reicht für heute. Wir haben so ein bisschen über Essen gesprochen, ein bisschen über Auslandsaufenthalte und über sexy Polizisten. Und über zerstückelte Wurst. Und über zerstückelte Tomaten. Also. Und die Weight Watchers Detektive. Ja, gut. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen hoch auf Facebook da auf unsere Seite. Ihr findet uns ja jetzt auch auf der Fachschaftsratseite. Ja. Und. Das war so ein bisschen so ein thematischer Smoothie. Und damit sind wir raus.